Die folgende Sendung wird mit gestalterischer und konzeptueller Beteiligung des psychoanalytischen Online-Magazins www.derwienerpsychoanalytiker.at verwirklicht. Viel Freude und gute Unterhaltung. Unbewusst, die Lust am freien Sprechen. Hallo und herzlich willkommen bei Unbewusst, die Lust am freien Sprechen, der psychoanalytischen Radiosendung. Schönen guten Abend, mein Name ist Anna Schantl und meine Kollegin sitzt mir gegenüber. Hallo, schönen guten Abend. Alisa Bartl. Unser heutiges Sendungsthema ist Lacan heute, eine Sendung über Lacan und dessen Psychoanalyse. Und als Gast dürfen wir Avi Ribnitzky begrüßen. Herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Avi Ribnitzky, Sie sind Psychoanalytiker in Tel Aviv. Außerdem sind Sie Mitbegründer des neuen Lacanschen Felds Österreich und ebenso Koordinator im Vienna Psychoanalytics Seminar. Eine Kooperation des neuen Lacanschen Felds Österreichs mit dem Institut des Freudschen Felds. Sie lernen in Dora in Tel Aviv und sind Mitglied von JEP. Dankeschön für die kurze Aushilfe. Herr Avi Ribnitzky, wir starten gleich mal. Es ist ja immer wieder in aller Munde, man spricht von einer gewissen Rückkehr zu Freud, wenn man von Lacan ausspricht. Was ist darunter zu verstehen? Was ist damit gemeint? Rückkehr zu Freud war ein Ausdruck von Lacan. Den hat er geprägt und die Idee Lacans ist Rückkehr nicht im nostalgischen Sinne, sondern ganz im Gegenteil. Rückkehr zu dem, was Freud in die Praxis, in die klinische Praxis und in die Kultur eingebracht hat. Das heißt Rückkehr zum Wesentlichen von Freud, zum Subversiven von Freud, zu dem eigentlich, was ist, wie soll ich das sagen, die Essenz dessen, was man Unbewusstes nennt. Das Freudsche Unbewusste, diese Erfindung, was bedeutet sie eigentlich? Weil Lacan den Eindruck hatte, dass die Psychoanalyse sich eigentlich von den Grundideen Freuds, ich würde es nennen, von der Ethik Freuds entfernt hat und dabei war die Freudsche Psychoanalyse zu einer Anpassungspsychotherapie zu degradieren. Und dagegen setzte sich Lacan ein, dadurch, dass er versucht hat, wirklich Freuds Schriften auf das Wesentliche nochmal durchzuarbeiten. Bei einem Vortrag, ich glaube, das war auch sein einziger Wien-Besuch 1955, hätte er auch gemeint, werdet wesentlich. Können Sie uns das ein bisschen übersetzen? Ich soll es übersetzen? Bitte. Die Übersetzung ist, dazu ist jeder eingeladen, Sie genau wie ich. Aber vielleicht kann ich sagen, was für Freud, wo das eigentliche Wesen des Menschlichen für ihn war, nämlich im Symptom. Freud meinte, dass das Symptom, und das ist gerade in der heutigen Zeit so wichtig wie eh und je und vielleicht noch mehr, dass das Symptom nicht irgendeine Störung, eine Missbildung, etwas Überflüssiges ist, sondern, so nannte er das, dass im Symptom das spricht, was das, den Kern des Wesens des Menschen ausmacht. Also kann ich denken, wenn er sagt, werdet wesentlich, geht zurück zu dem, was eure Spezifität als Subjekt ausmacht, das, was nicht vergleichbar ist und für jeden ein ganz bestimmter partikularer Platz ist, dessen Zeichen sich zum Beispiel im Symptom wiedergibt. Nicht zum Beispiel, sondern vor allem. Also insofern die Auffassung, dass das Symptom etwas ist, das eine gewisse Lösung ist, etwas darzustellen, was das Wesentliche für dieses Subjekt ist. So würde ich das hören, werdet wesentlich. Gab es denn Kontakt zwischen Freud und Lacan? Soweit ich weiß, nein. Worin würden Sie denn meinen, hat Lacan Freuds Lehre am maßgeblichsten erneuert? Erneuert. Das hört sich an wie Fortschritt. Das ist nicht das, was ich. Ich glaube, Lacan hat Vielleicht weiterentwickelt. Freuds Lehre aktualisiert, in dem Sinn, dass er Freud wieder aktuell gemacht hat. Zum Ersten. Zum Zweiten kann ich nicht sagen, dass Lacan einfach nur Freud aktualisiert hat, sondern er auch. Es wird vielleicht Leute wundern, die immer sich beklagen, dass man Lacan ja überhaupt nicht versteht. Ich würde sagen, er hat einige sehr schwierige Ideen Freuds begrifflicher und einfacher gestaltet durch Begriffe, die er eingeführt hat, die lacanische Begriffe sind und vielleicht vor allem den Begriff des Unbewussten mehr Differenzierungen und Tiefe geben. Nicht im Gegensatz zu Freud. Und für den späten Lacan kann ich sagen, es gibt Sachen, die eine Weiterentwicklung sind von Freud, also über Freud hinaus. Doch. Aber ich glaube in keinem Fall gegen Freud. Also die Frage nach einer Abwendung von Freud ist überflüssig. Unbewusst, die Lust am freien Sprechen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Unbewusst, die Lust am freien Sprechen. Mein Name ist Anna Schandl. Wir sind heute, ja, wie immer zu dritt im Studio, Alisa Bartl, meine Kollegin, und der Hallo. heutige Gast Avi Ribnitzky. Wenn Sie uns denn eine E-Mail schreiben möchten, dann können Sie das gerne tun unter unbewusst@der-wiener-psychoanalytiker.at, und im Netz sind wir auch vertreten unter der Rubrik Radio auf der-wiener-psychoanalytiker.at. Und nun gibt es eine kleine Biografie, die uns Alisa näher bringt. Zu Lacan. Genau. Naja. Jacques Lacan wird als jüngstes Kind einer in Orléans ansässigen Händlerfamilie am 13. April 1901 in Paris geboren. Seine Mutter ist streng katholisch, sein Vater erlebte als eher schwächlich. Mit dem Katholizismus bricht Lacan schon am Ende seiner Zeit am Gymnasium. Er beginnt Medizin zu studieren, interessiert sich besonders für Philosophie, aber auch für Literatur und Kunst. Bei Rudolf Löwenstein beginnt Lacan im Alter von 31 seine Lehranalyse. Außerdem beendet er seine Dissertation mit dem Titel Über die paranoische Psychose und ihre Beziehung zur Persönlichkeit. Nach mehr als 6 Jahren trennen sich Analysant und Analytiker nicht einvernehmlich. Trotzdem wird Lacan 1938 Mitglied der Pariser Psychoanalytischen Gesellschaft. 1936 präsentiert er in Marienbad zum 14. Internationalen Kongress der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung einen Beitrag mit dem Namen Das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion. In den 50er Jahren verkündet Lacan die Rückkehr zu Freud und tritt somit in den Vordergrund der internationalen psychoanalytischen Szene. Er setzt sich hier intensiv mit der Philosophie Heideggers und mit der Linguistik Ferdinand de Saussure und mit den strukturalistischen Konzepten von Lévi-Strauss auseinander. Mit Françoise Dolto, einer damaligen Kinderanalytikerin, übt Lacan außerdem Kritik an der Ich-Psychologie. 1953 kommt es zu einer Spaltung innerhalb der Société Psychoanalytique de Paris. Hauptgrund der Spaltung ist vor allem die Frage der Laienanalyse. Da das orthodoxe Institut Lacan schon große Schwierigkeiten aufgrund seiner Anwendung der variablen Sitzungsdauer machte, beschließt er sich der liberalen Gruppe um Lagache anzuschließen. Daraus entwickelt sich die Société Française Psychoanalytique, welche im gleichen Jahr als zweite Pariser Vereinigung gegründet wird. Die Gruppe verliert bald darauf ihre Mitgliedschaft in der IPA. Es folgen zahlreiche Verhandlungen um Wiederaufnahme, aber die Internationale Psychoanalytische Vereinigung fordert Lacan und Dolto von Ausbildungsfunktionen auszuschließen. 1964 gründet Lacan nun seine eigene Schule, die École Freudienne de Paris. Durch Lacans Schule besteht ab 1969 an der Universität Paris die Möglichkeit eines psychoanalytischen Doktoratsstudiums. Lacan führt im gleichen Jahr die PASS in die Ausbildung für Psychoanalytiker ein. Eine besondere Art der Eignungsprüfung, die von einigen Mitgliedern nicht anerkannt wird und diese daraufhin die Schule verlassen, um eine eigene psychoanalytische Gesellschaft, Quatrième Groupe, zu gründen. Lacans Schule gerät in den 70er Jahren immer mehr in eine Krise, die nicht zuletzt daraus resultiert, dass vermutet wird, dass Lacan nicht mehr voll handlungsfähig sei und dass Jacques Gallet-Millet, sein Schwiegersohn, bereits das Ruder übernommen habe. Schließlich wird die École Freudienne de Paris 1980 aufgelöst und als École Lacosse Freudienne wiedergegründet. Kurz darauf stirbt Lacan an den Folgen eines malignen Darmtumors am 9. September 1981. Dankeschön. Herr Rybnitzky, wie sehen Sie denn die ganze Entwicklung der Lacanschen Schule, also auch die ganze Entstehungsgeschichte? Was sagt sie denn auch über Lacan selbst aus? Ich bin nicht sicher, dass ich die Frage verstehe. Also wie wir jetzt auch in dem kurzen Beitrag von Alisa gehört haben, gibt es da ja auch sehr polarisierende Meinungen, viele Austritte, viel Kritik. Für einen Psychoanalytiker, einen wirklichen, ist die Psychoanalyse seine Leidenschaft. Da geht es ihm ums Allerintimste. Und deshalb sollte es nicht verwundern, dass Meinungsverschiedenheiten wirklich ans Fleisch der Leute gehen, die daran beteiligt sind. Die analytische Bewegung von Freud bis heute war voller leidenschaftlichen Streitereien. Es gab einen Bruch, es ist der rausschmiss Lacans von der IPA, von der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Dieser Bruch ist aufgrund wesentlicher grundlegender Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Frage, was ist die Psychoanalyse und was ist das Wesen der Psychoanalyse. Insofern hatte es jeden Sinn, diese Trennung. Nicht, dass Lacan sie wollte, aber die Psychoanalyse ist eine Praxis, keine Philosophie. Weshalb die Unterschiede, auch radikale Unterschiede in der Handhabung der Kur nach sich ziehen. Und Lacan wurde aus der IPA verbannt, so nennt er das, wegen dem, worauf er hinwies, bezüglich der analytischen Praxis, die zu einer institutionellen, seiner Ansicht nach versteinerten Praxis wurden, wo das Wissen von vornherein angenommen wurde, als in den Händen von den erfahrenen Lehranalytiker liegend. Wobei das Wissen, das wir in der Psychoanalyse suchen, das Wissen des Unbewussten ist. Insofern ist es ein Wissen, das während jeder Analyse von neu geschaffen wird. Das heißt, der Analytiker ist jemand, wenn er einen Patienten empfängt, der nicht weiß. Der Analysant nimmt an, der Analytiker weiß etwas, deshalb kommt er zu ihm. Aber der Analytiker weiß gar nichts. Und das ist die einzige Position, in der wir wirklich zuhören können als Analytiker, als jemand, der nicht weiß. Und Lacan meinte, dass die Struktur der IPA-Institute eine ist, und wir meinen das bis heute, die von einem Wissen im Voraus ausgeht, auch weiß, wie jemand sich als Analytiker ausbilden sollte, und jemand gibt es, dem ihm ein Zertifikat gibt, weil er mehr weiß, und dass diese Struktur eigentlich unserem Ziel entgegengesetzt ist, nämlich neues Wissen andauernd fördern zu können aus dem Unbewussten. Das heißt, das sind wesentliche Streitmomente. Und ich würde sie nicht verkleinern, von wegen, was haben diese Leute oder sind sie nicht genug analysiert, dass sie sich nicht einigen können. Es gibt Sachen, die sind eben verschieden. Da kann es keine Einigung geben und man sollte sie nicht verwaschen. Was der Entwicklung der Schule Lacans nach der Trennung angeht, dann sehe ich das ein bisschen anders, wie was hier geschrieben wurde, von wegen, wer hat die Macht oder so. Natürlich, wo es Menschen gibt, gibt es auch Machtfragen, aber es gibt ein großes Problem. Nach dem, was ich jetzt gesagt habe, ist es vielleicht logischer. Wie schaffe ich eine Institution, wo nicht irgendwann mal die Institution zum Zweck wird? Und deshalb ist es eigentlich logisch, dass Krisen eingebaut werden müssen. In dem Moment, wo die Institution selbstverständlich ist, wird irgendwann mal die Institution zum Ziel und dann sind wir wieder in diesen verstarrten Strukturen. Deshalb ist es eigentlich, man kann sagen, die Psychoanalyse ist Freund von Krisen. Und wir irgendwie immer schauen müssen, wir können nicht ohne irgendeine Formation arbeiten. Aber andererseits ist die Formation auf eine Art besteht, dass sie eigentlich andauernd in Frage gestellt wird. Weil Sie das vorhin so gewichtig gesagt haben, ein wirklicher Psychoanalytiker. Ja. Es sind ein paar Minuten vergangen, ich komme trotzdem darauf zurück. Was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, ein wirklicher Psychoanalytiker? Ein wirklicher Psychoanalytiker ist für mich jemand, dessen Begehren dort liegt, in der Erforschung des Unbewussten. Das ist das, als Ergebnis seiner eigenen Analyse, das ist sein Leben. Das heißt nicht, dass er nicht andere Interessen hat. Er kann gern Fußball spielen und er hat Familie und so weiter, aber das, was ihn, das ist kein Job. Das ist ein, auf Englisch würde ich sagen, Way of Life. Auf Deutsch übersetzt sich das nicht so toll. Das meine ich mit wirklicher Psychoanalytiker. Würden Sie denn meinen, dass es heute und auch in den letzten Jahren sich um ein Aufblühen der Lacan'schen Psychoanalyse handelt? Es gibt zumindest auch in Wien einige neue Strömungen, nicht zuletzt auch die Gründung des Vereins des neuen Lacan'schen Felds. Die Psychoanalyse ist in der Defensive. Also ich würde nicht von Aufblühen reden. In der heutigen Gesellschaft ist ein Diskurs, der gegen die Globalisierung und Vereinheitlichung geht und Anpassung und das Versprechen des verfüllten Glücks geht, absolut in der Defensive. Sie ist vielleicht als solche wichtiger denn je, aber sie beschäftigt sich mit dem immer, was aus der Gesellschaftsordnung rausfällt und sie ist selber am Rand. Eine Psychoanalyse, die im Establishment gut situiert ist, muss sich fragen, ob sie nicht irgendwas falsch macht. Die Psychoanalyse kämpft um ihr Überleben, genau wie heute das Subjekt um das Überleben kämpft. Vielleicht sagen Sie uns ein paar Worte, was Sie denn mit dem Verein des neuen Lacan'schen Felds erreichen, in Klammer möchten. Unserer Ansicht nach wurde Lacan in Österreich vor allem intellektuell gelesen oder als Bereicherung, intellektuelle Bereicherung von Leuten, die klinisch gearbeitet haben. Was wir uns zum Ziel gemacht haben, ist, ein Lacan'sches klinisches Feld hier in Österreich einzuführen. Das heißt, Leute zu ermöglichen, nach Lacan mit allen Konsequenzen zu arbeiten. Was hier sehr, sehr schwierig ist, weil es gibt große Hindernisse. Aber mit allen Konsequenzen, das heißt nicht nur lacan'sche Begriffe als Gedenkstütze oder als Gedankenbereicherung zu benutzen, sondern die ethischen Konsequenzen von einer lakonischen Praxis ihnen zu ermöglichen. Das ist etwas, was unserer Auffassung nach, und nicht alle sind unserer Meinung, hier in Österreich nicht da war. Und wir versuchen, es ist völlig unklar, ob uns das gelingen wird, wir sind sehr in den Anfängen, so ein klinisches Feld mit einer klinischen Erfahrung und mit viel Hilfe von Kollegen aus dem Ausland zu sehen, ob es hier eine Adresse dafür gibt und, ob es sich etablieren kann. Unbewusst, die Lust am freien Sprechen. Hallo bei Unbewusst, die Lust am freien Sprechen. Avi Rebnitzki ist bei uns im Studio. Und nachdem wir jetzt schon angefangen haben, über das neue Lacan'sche Feld zu sprechen, beziehungsweise bereits etwas erfahren haben und Sie von Widerständen gesprochen haben, mit denen Sie auch zu tun haben, vielleicht wollen Sie uns ein bisschen was dazu sagen, auf welche Widerstände Sie da treffen. Erstmal meinte Freud, dass der Widerstand zur Psychoanalyse ein Built-in ist, eingebaut in die Psychoanalyse, weil das unbewusst wäre nicht unbewusst, wenn man gern davon wissen würde, nicht? Also gibt es Widerstände erstens in der Kultur, weil wer wirklich diesen Pfad verfolgt, automatisch subversiv in der Kultur ist, weil das Unbewusste war einerseits sehr persönlich, aber wie Lacan sagt, auch politisch. Das heißt, das Unbewusste jeden Einzelnen ist auch eine Aussage über das, was in der Kultur nicht sagbar ist. Insofern ist eine Psychoanalyse von vornherein etwas, was Widerstände hervorruft, unter anderem auch bei denen, die es praktizieren. Weil auch die Analytiker ihr Unbewusstes haben. Die Widerstände in Österreich, so wie ich sie sehe, sind erstens, dass die Richtung, die wir versuchen einzuführen, eine kritische Haltung zu einigen Praktiken haben, die hier sind. Erstmal klar, IPA-Praktiken, und es gibt hier zwei, mindestens zwei Vereine, die in die Richtung von IPA gehen, in Österreich mehr. Teile von ihnen, ein Teil ist Mitglied der IPA, ein anderer Teil nicht, aber die haben diese Strukturen und das wird nicht gern gesehen, weil in Österreich, sie haben die Idee der Melange, also dass man immer alles vereinen kann. Und insofern sind die Leute, die Lacan lesen, die waren auch in IPA-Instituten. Das ist sehr anders wie in anderen Ländern, wo die Leute sich irgendwann mal entscheiden, da oder dort. Das andere, das hat damit zu tun, und das steht in unserer Gründungserklärung, und das ist eine klinische Erfahrung, die ich machte, nach Jahren, wo ich hier arbeitete, dass meiner Meinung nach die Spuren des Nationalsozialismus bis heute spürbar sind im Problem der analytischen Arbeit. Und wir das thematisiert haben und das hat auf nicht wenig Unwillen gestoßen. Von wegen, was will ich mit diesen alten Geschichten und so. Aber das war eine Erfahrung von Analysen hier. Eine nach der anderen, jeder auf seine Art, dass Analysanten, die meistens eine Nachkriegs- oder die Erfahrungen, die ich machte, waren alles Nachkriegskinder, dass dieses Thema nicht ansprechbar war hier. Das heißt nicht, dass die Analysanten es nicht ansprachen, aber es bei den Analytikern zu keiner Resonanz führte. Und ich glaube, gesehen zu haben, und auch meine Kollegen im Lacan-Feld, dass es Spuren von Reste sind von einer Vergangenheit, die nicht aufgearbeitet wurde, wo die Psychoanalyse zerstört wurde in Österreich. Entweder wurden die Analytiker ermordet oder sie mussten fliehen. Und die Frage, wie wird das verarbeitet und worauf baut man auf nach Österreich, nicht unproblematisch ist. Wir, nicht ich persönlich, aber Kollegen von mir im Lacan-Feld haben einige Forschungen zu der Geschichte der Psychoanalyse diesbezüglich in Österreich angestellt. Ich saß klinisch in den Analysen. Dass Leute, die zu mir kamen und in früheren Analysen waren, sagten, und es irgendwann mal deutlich war, dass es da irgendwas zum Reden gibt, und ich fragte, kam das nicht auf? Ja, aber da war ein Schweigen beim Analytiker. Also irgendwas ist da nicht sprechbar noch. Und wir haben das thematisiert, wir hatten eine Konferenz über der Nationalsozialismus und der Psychoanalytiker. Und es ist nicht leicht, eine Öffnung des Redens zu schaffen, weil es sehr leicht als Kritik und persönlicher Angriff aufgefasst wird, wobei ich glaube, dass es nichts mit dem guten Willen von einzelnen Menschen zu tun hat, sondern mit etwas, wo sehr schwer ist, anscheinend Objekt der Rede zu sein, was ein Analytiker ja sein sollte. Dankeschön. Wir gehen ein Stück weiter, denn die Zeit rennt auch. Wir haben uns für diese Sendung ja einen Lacan'schen Begriff ausgesucht. Und zwar wollen wir ein bisschen über das Begehren reden. Das ist zwar jetzt ein Cut, aber dennoch, Herr Rybnitzky, was ist das Begehren nach Lacan genau? Das Begehren, das im Grunde das Begehren des anderen ist. Das Begehren ist erstmal was, von dem der Mensch nichts weiß. Der Mensch weiß gar nichts über sein eigenes Begehren. Und sein eigenes Begehren ist auch nicht formulierbar. Aber es hat Folgen, die für ihn spürbar sind, wenn er sein eigenes Begehren verrät. Das heißt, das Leiden, zum Beispiel Schuldgefühle, sind Folgen des zu starken Abweichens, weil eine Abweichung besteht immer vom eigenen Begehren. Also kann man nicht sagen, was das Begehren von jemandem ist, aber man kann sagen, du bist am Holzweg. Das ist möglich. Was das heißt, dass das Begehren des anderen ist, darauf kann ich auf eine lange Art antworten, die wohl für hier nicht passend ist, und auf eine kürzere, also nehme ich die kürzere. Das heißt, dass es nicht möglich ist, das Begehren von zu denken als etwas, was autistisch ist. Nicht in Relation zu stehen, stehend zum Begehren der Umwelt. Ja? Zum ersten Mal von Beginn an wird das Begehren, eigene Begehren, ist eine Reaktion auf das Begehren des anderen. Das heißt, die psychische Existenz ist nicht etwas, das von vornherein vorgegeben wird und durch Entwicklung einfach entsteht, sondern es bedarf, damit du als Existenz dich bilden kannst, ist es nötig, dass jemand anders dich begehrt im Sinne, dass er irgendeine Vorstellung von dir hat. Dass er irgendwas will, was er selber nicht weiß, was er will. Zum Beispiel Eltern wissen nicht, was sie von Kindern, ich meine, die denken, sie wissen, was sie von Kindern wollen. Aber das Wichtige, was sie von Kindern wollen, wissen sie auch nicht, was sie wollen. Aber es ist eine Katastrophe, wenn sie gar nichts wollen. Insofern ist das eigene Begehren von vornherein, von Anfang an, in Relation zum Begehren des anderen. Also in diesem Sinne ist der andere vor dir bei dem, was du werden kannst. Das Begehren im Grunde genommen ist aber immer etwas, was unerkannt bleibt. Ja, wir können im Nachhinein bei jemandem Bestimmten etwas sagen, wie sich das Begehren phantasmatisch formuliert hat bei jemandem. Aber dort, wo wir es teilweise formulieren können, da wird sich das Begehren schon wieder anders formulieren. Aber wir müssen schauen, dass es nicht fixiert bleibt, dass es nicht festhängt, immer wieder an den gleichen alten Lamellen. Danke, ich bin gerade darauf hingewiesen worden, es ist wieder Zeit für ein Lied. Hallo zurück, unbewusst die Lust am freien Sprechen. Für alle, die eingeschaltet haben, diese Sendung widmet sich dem Thema Lacan heute. Also es geht um Lacan und seine Psychoanalyse und zu Gast ist Avi Rybnitsky. Wir gehen gleich weiter. Das Thema, das bereits angeschnitten wurde, ist das Begehren. Und jetzt kommt es zur Frage, was geschieht denn eigentlich, wenn Begehren auf Begehren trifft? Also unter der Vorausnahme, wenn das Begehren des anderen ist, was geschieht, wenn Begehren auf Begehren trifft? Sie meinen, wenn Leute sich lieben? Ja? Ja. Okay. Was geschieht? Wir arbeiten mit dem Unmöglichen, das ist, was geschieht. Weil wenn wir unser Begehren auf jemand anderen legen, dann sehen wir, wollen wir von dem anderen etwas, was nicht bei ihm ist. Das heißt, wir erwarten von ihm etwas, was mit ihm relativ wenig zu tun hat. Deshalb sagt Lacan, wir lieben mit dem, was wir nicht haben. Derjenige, der das Objekt unserer Liebe ist, ist jemand, der bereit ist, das anzunehmen, für einen Moment, für ein paar Momente, dass er die Antwort für unser Begehren ist. Das ist auch der Analytiker zu Beginn der Kur. Ein Mensch kommt mit seinem Problem und sagt, okay, ich komme zu dir, du weißt was über meine Probleme. Gerade in dem Moment, wo man am allerwenigsten weiß. Ja? Wir sagen, okay, ich spreche. Bei der Liebe, wenn es so ist, dass man sich verliebt beiderseitig, ist dieser Prozess ist nicht reziprok, sondern auch der andere legt das Seine auf mich. Das heißt, jeder liebt dem anderen etwas, was mit dem anderen nicht fürchterlich viel zu tun hat. Das Problem ist, was passiert, wenn der andere beginnt zu beharren, dass er anders ist wie das, was ich auf ihn lege. Dann wird es schwierig. Ja? Ich will die Frau als diejenige. Erstens glaube ich, ich will eine Sache, aber in Wahrheit zieht es mich an eine andere Sache. Also es ist noch problematischer, weil es ist ein Unterschied zwischen dem, was ich will und dem, was ich begehre. Ich kann wollen, dass mich jemand umsorgt, aber eigentlich begehre ich, dass ich jedes Mal eine auf den Deckel kriege, wenn ich mich zu sehr annähere. Ja. Aber die Sache wird schwierig in dem Moment, wo der andere sagt, nein, du willst von mir das und das, aber das bin ich nicht. Und dann ist die Frage, inwieweit die Liebe es schafft, darüber hinauszugehen, das zu wollen, nur was narzisstisch ist. Also das, was ich eigentlich für mich vom anderen will. Und inwieweit der andere immer ein bisschen ein Enigma noch sein kann. Das heißt, ein Rätsel, wo ich immer noch weiter erwarten kann, vielleicht kriege ich doch das, was er eigentlich nicht hat. Das ist ein Problem bei der Liebe, wenn sie länger dauert. Wie kann der andere noch etwas sein, was überrascht? Also wo ich dann noch was erwarte. Also dass sich das Begehren sozusagen immer wieder auch ändern kann, bei beiden. Es kann vor allem weiter begehren. Es kann weiter begehren. Sagen wir mal so, wann ist ein Paar in der schlimmsten Situation? Wenn sie kommen und sagen, wir verstehen uns blind, wir brauchen nicht mehr reden. Wir kennen uns hervorragend. Das ist ein großer Kopfschmerz, ja. Wenn sie sagen, der versteht mich nicht, das ist schon besser. Weil dann bemühe ich mich, vielleicht versteht er mich doch. Also dann muss ich noch arbeiten, ja. Aber wir verstehen uns blind. Ich meine, wenn es am Anfang ist, das ist okay, da sind wir eh blind. Aber ich hoffe, hier ist keiner frisch verliebt im Moment, ich will nichts stören. Aber danach sagen, wir wissen alles über den anderen, das ist ein kein gutes Zeichen. Da muss man schauen, ob man noch irgendeine Überraschung reinbringen kann. Aber wenn die Liebe sozusagen gelingt, ist dann nicht das Begehren abgetötet? Ja, deshalb gelingt es ja nicht ganz. Ich habe gesagt, das ist mit dem Unmöglichen arbeiten. Das ist andauernd. Das ist für einen Moment geht's und dann fällt es wieder und dann. Die Frage ist, wie man wieder verführt wird, es immer wieder zu versuchen. Nicht gelingt und fertig, jetzt sitzen wir. Das kann man nicht konservieren. Ja, von wegen, das hat toll geklappt vor einem Jahr, da haben wir die Sache so und so gefeiert, jetzt machen wir wieder genau das Gleiche. Es gibt so Leute, die sagen, ich habe eine Formel. Aber das wird nie das Gleiche. Okay? Okay. Herr Rybnitzky, jetzt geht es nochmal ein bisschen um persönlichere Themen. Und zwar, was veranlasste Sie denn und auch zu welcher Zeit, Lacanianer zu werden? Ich glaube nicht, dass ich sagen kann, ich habe beschlossen, Lacanianer zu werden. Ich bin in diesem Diskurs sicher 25 Jahre mehr oder weniger und hatte meine persönlichen Windungen, um eine klare Position zu beziehen. Aber ich glaube, es war erstmal das, dass mich die etablierte Psychotherapie sicher und auch Psychoanalyse irgendwann mal nicht überzeugte. Das sind Sachen, die ich gelernt habe, die ich selber in der Ausbildung gelernt habe, aber irgendwas hat mich nicht überzeugt. Irgendwas für mich konnte ich nicht glauben. Abgesehen davon, von meiner persönlichen Biografie her, konnte ich nie Strebungen für Harmonie und solche Arten von Heilungsideen konnte ich nie nachvollziehen. Da komme ich von einem Platz, wo das für mich einfach nicht möglich war, dem zu glauben. Insofern hat das Subversive und das Arbeiten mit dem Unmöglichen und mit dem, was nie harmonisch sein kann, wohl auch mehr in meine Lebensgeschichte gepasst. Weil Sie vorhin gesagt haben, auch das, was Sie gelernt haben von der, ich glaube, Sie sagten, etablierten Psychotherapie und auch Psychoanalyse, können Sie da genauer sagen, Ja, klar. Ich bin 1977 von Deutschland nach Israel gegangen, habe dort Psychologie gelernt, klinischer Psychologe, das in Israel sowas ist wie ein Facharzt, das ist anders wie hier. Und habe auch eine etablierte IPA, Ausbildung gemacht, einschließlich Lehranalytiker gewesen und so weiter. Und parallel auch andauernd Lacan gelesen und war mit meinen lacanischen Kollegen eigentlich zusammen. Wir hatten ein eigenes Institut auch aufgemacht. Vielleicht kann ich es dadurch darstellen. Ich ging in die Universität und mir war fürchterlich langweilig. Und eine Bekannte vermittelte mir einen Platz in einer Tagesklinik als Student im BA. Ich hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen. Nur, dass es mir langweilig an der Uni war. Und dort war jemand, den nannte man damals Antipsychiater. Es gab mal so einen Begriff. Das war ein Psychiater, wo Leute, die sonst eigentlich in geschlossenen Anstalten waren, dort in der Tagesklinik waren. Und ich ging zu denen und sagte, ob ich da sein kann. Ich war 23 oder so, 22. Ja, er schaute mich an und meinte, naja, bleib mal eine Woche, wenn du die Patienten nicht störst, kannst du da bleiben. Und dann blieb ich da 2 Jahre, bis ich ins Militär musste nach meinem BA und war eigentlich die ganze Woche dort. Dort habe ich wirklich gelernt von den Patienten. Also war es irgendwas in dieser etablierten Ausbildung, wo ich mich nicht sogar gefunden habe, obwohl, so wie ich bin, ich auch nicht wirklich damals die Konsequenzen gezogen habe, sondern ich habe wirklich alle meine Scheine und diesen ganzen Blödsinn gemacht. Aber meine wahre Ausbildung war woanders. Vielleicht sagt das ein bisschen was. Sie arbeiten ja in Tel Aviv als Ja. Psychoanalytiker und sind auch immer wieder mal in Österreich. Wie sieht denn Ihre Praxistätigkeit in Tel Aviv aus? Also Sie arbeiten als Niedergelassene? Ich arbeite in meiner Praxis täglich von 6:30 in der Früh bis spät am Abend, mehr oder weniger. Wenn ich Pausen habe, gehe ich ans Meer, weil meine Praxis direkt am Meer ist, 50 Meter davon entfernt. Und ich höre Patienten zu. Also abgesehen davon, weil ein Analytiker nicht wie ein Mönch leben kann, er braucht einen Diskurs, um nicht in seinen Narzissmus zu versinken, wir haben unsere Gemeinschaft, wo wir lernen und lehren, einige Stunden jede Woche. Die Ausbildung eines Analytikers nach unserer Auffassung her ist eine permanente Bildung. Das ist nicht irgendeine Ausbildung, die irgendwann mal beendet wird. Also wir sind andauernd, lesen wir, lernen und lehren. Und das ist auch ein integraler Teil jeder Woche. Fragten Sie was, wollten Sie was Bestimmtes fragen mit dieser Ursprünglich Frage? Ursprünglich wollte ich etwas erfragen, was sich jetzt aber als hinfällig ergeben hat. Und zwar wollte ich hinsichtlich Ihrer Arbeit einen nach Unterschieden bezüglich Wien und Tel Aviv, aber nachdem Sie ja in Wien gar nicht praktisch... Doch, ich arbeite in Wien einmal im Monat und meine Analysanten aus Österreich kommen auch nach Israel ein paar Mal im Jahr. Doch, ich sehe Analysanten in Wien, durchaus. Und Sie wollten fragen, ob es Unterschiede gibt. Ja. Ja. Also Unterschiede, was ein Stück weit, was die Arbeit hier und dort ausmacht, ich könnte mir vorstellen, also wenn... Ja und nein. Ja und nein gibt es Unterschiede. Erstens gibt es... Die Analysen hier sind auf Deutsch. Und dort sind sie auf Hebräisch. Und die Sprache bestimmt auch die Symptome. Also es ist ein Unterschied. Ein anderer Unterschied ist, dass ich hier nicht nur, aber meistens mit Leuten arbeite, die schon Analysen gemacht hatten und die dann zu mir zu einer anderen Analyse kommen. Aber der größte Unterschied ist einer, der eigentlich keiner ist, nämlich, dass jeder Analysant anders ist. Insofern, das ist die Hauptsache. Wenn ich jemanden zuhöre, da gibt es keinen Vergleich. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuhören. Zum Abschluss hören wir noch ein Lied, das Wunschlied von unserem Gast, und zwar Donovan Universal Soldiers. Viel Spaß. Auf Wiederhören. Unbewusst, die Lust am freien Sprechen. Viel Freude, bis zur nächsten Sendung wünscht Ihnen das psychoanalytische Online-Magazin www.derwienerpsychoanalytiker.at.